Test 1, 2, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Episode von Dinos, Dämonen und Doktor an dem Monster- und Genre-Pod. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktor, dem Monster- und Genre-Film-Podcast eures Vertrauens, bei dem sich die Gremlins und der Devilfish gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und ich bin heute leider alleine. Tatsächlich ist mir ein Missgeschick passiert. Unsere eigentlich geplante Episode für den Film Piranha von 1978 ist leider in unbekannte Sphären abgetaucht. Mein Computer hat das Ding gefressen und obwohl ich mehrere Stunden versucht habe, die Sache zu retten, ist das nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen. Also habe ich mir gedacht, ich zeichne schnell eine kurze Episode zum Film Piranha auf, damit die ganze Recherchearbeit nicht umsonst war. Ich werde außerdem noch die Zusammenfassung von Philipp mit hier reinschneiden und euch so ein paar Punkte sagen, die der Philipp bei seiner ursprünglichen Aufnahme erwähnt hat. Allen voran, natürlich, Piranha als Teil unserer Hashtag No Shark Weeks ist im, wie wir so oft sagen, Fahrwasser von Jaws erschienen. Und Steven Spielberg sagt tatsächlich, dass Piranha sein liebstes Jaws-Knockoff ist. Vermutlich, weil Steven Spielberg auch ein bisschen Spaß versteht und Piranha viel von Joe Dantes schwarzen Humor und satirischen Unterton hat. Denn der Regisseur ist, wie gesagt, Joe Dante. Und die ganze Sache wurde von Roger Corman, dem B-Movie-König himself, ins Leben gerufen. Und Joe Dante war eben hier auf dem Regiestuhl und das war auch sein Regiedebüt. So, bevor wir aber tiefer in die Materie gehen, machen wir natürlich die Handlungszusammenfassung und da schneide ich zu einem überlebenden Soundschnipsel von Philipp. Hello there. Auf der Suche nach zwei vermissten Teenagern zieht es die gewiefte, aber tollpatschige Stadtprivatdetektivin Maggie McCown in das Hinterland. Als Guide muss er widerwillig der Trunkenbold Paul Grogan herhalten. Die Teenager selbst finden sie zwar nicht, doch immerhin finden sie deren Kleidung und Wanderausrüstung in einer verlassenen Militärstation. Maggie vermutet die Leichen der Teenager im Wasserbecken der Anlage und will es auslassen. Der heimliche Betreiber der Anlage, Dr. Robert Hoke, ist wenig begeistert, kann sie aber nicht aufhalten und wird niedergeschlagen. Einen gescheiterten Fluchtversuch und Autounfall später erklärt der Doc, was Maggie da angerichtet hat. Im Becken waren genetisch modifizierte, hochgezüchtete, aggressive Killer-Piranhas, die sich in kürzester Zeit exponentiell vermehren und jetzt im freien Flusssystem ausgelassen sind. Upsi! Per Floß machen sie sich auf, um die Gefahr aufzuhalten. Denn entlang des Flusses ist nicht nur das Sommercamp, in dem Pauls Tochter gerade ist, sondern auch die Neueröffnung eines Flussresorts. Praktisch ein Buffet für die Beißer. Auf dem Weg retten sie dank des Opfers des Docks noch einen Jungen und kommen beim Angriff der Raubfische selbst nur knapp ungeschoren davon. Tatsächlich kann das Öffnen einiger Schleusen weitere Verbreitung der Genmonster verhindern, doch das herbeigerufene Militär hat augenscheinlich wenig Interesse an einer tatsächlichen Lösung des Problems. Colonel Waxman und seine wissenschaftliche Beraterin Dr. Mengers spielen alles herunter, meinen das Problem mit etwas Gift gelöst zu haben, ignorieren sämtliche Warnungen und versuchen sogar das Ganze unter den Teppich zu kehren. Mengers vermutlich um ihren und den Ruf des toten Dr. Hope zu retten, Waxman denkt dagegen wohl nur an Moneten. Denn er ist heimlich ein Investor des neu eröffneten Ressorts und will natürlich nichts, was die Neueröffnung verzögert. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Erst trifft der aggressive Schwarm im Sommercamp ein. Später richtet er im Ressort wortwörtlich ein Blutbad an. Pauls Tochter kommt unverletzt aus der Nummer. Viele andere, unter anderem Waxman, haben weniger Glück. Als letzte Verzweiflungstat lässt Paul Chemikalien in den Fluss. Schwer verletzt gesellt er sich zu den restlichen Opfern der Piranhas. Währenddessen beschwichtigt Dr. Mengers die Öffentlichkeit. Die Fische seien tot und die Gefahr gebannt. Ihr trügerisches Lächeln deutet jedoch etwas anderes an. Und tatsächlich hat der Film dann so ein ominöses Ende. Fangen wir doch gleich mal mit den Charakteren des Films an. Und dieses ominöse Ende, das wird uns prophezeit von Dr. Mengers, a.k.a. Barbara Steele. Das ist eine Gothic-Horror-Legende aus den 60ern, die in so Filmen wie The Pit and the Pendulum und Black Sunday von Mario Bava mitgespielt hat. Und sie hat dieses kühle Lächeln, diese hochnäsige, herabschauende Art, die sie auszeichnete. Und sie hat, Philipp hat gesagt, sie hat ein Resting Bitch Face. Wir haben das revidiert, dass sie ein Resting Witch Face hat, denn sie spielte oft besessene Figuren oder eben Hexen und dergleichen. Sie ist mit einer der menschlichen Antagonisten, denn sie war als Wissenschaftlerin daran beteiligt, diese Piranhas zu züchten. Aber noch mehr daran beteiligt war Dr. Robert Hoke, gespielt von Kevin McCarthy. Der hat in den 50ern die Hauptrolle in Die Dämonischen gespielt. Also das war das Original von Invasion der Körperfresser. Und er war auch in anderen Filmen in den 80ern dabei. UHF, der Weird Yankovic-Film, und der andere Joe Dante-Film, Die Reise ins Ich, Inner Space hieß er in den USA. So ein bisschen The Fantastic Voyage. Robert Hoek, der Doktor, der die Piranhas erschafft, der hat so eine gewisse Oppenheimer-Rolle. Zuerst ist er enthusiastisch daran interessiert, diese Piranhas zu erforschen, beziehungsweise die Piranhas entwickeln, die sich super schnell anpassen und super schnell fortpflanzen und sich auf der ganzen Welt verbreiten können. Aber dann hast du diesen Moment, in dem es dann ruhiger wird und in dem er dann ja Bedenken hat mit dem, was er getan hat. Und das ist dann so diese politische Message, die dann im Film ein bisschen, vielleicht im Laufe des Films etwas untergeht. Aber dieses Oppenheimer-eske, oh nein, was haben wir nur getan? Er findet dann sein Ende irgendwie etwas unnötig, indem er ein Kind von einem Kajak zu dem Floß rüberhieft, während er im Wasser steht und von den Piranhas zerfleischt wird. Also, bisschen überflüssig. unter anderem dabei ist natürlich Dick Miller, der typische That Guy, und auch ein Joe Dante Regular, der hat in den beiden Gremlins-Filmen mitgespielt. Und man kennt ihn natürlich auch aus dem Typen, der im ersten Terminator-Film Arnold Schwarzenegger die Pistolen verkauft oder verkaufen will, bevor er vom Terminator dann erschossen wird. Dick Miller hat hier eine Rolle, die ist vergleichbar mit dem Bürgermeister aus Der Weiße Hai. Er hat so diesen Freizeitpark am Fluss und er steckt dann auch ein bisschen mit dem Militär unter einer Decke. Und ja, ist auf jeden Fall sehr witzig hier, vor allem auch mit seinem Helferlein, und die tauschen dann ein paar der am meisten quotable Dialogzeilen in den Film aus, wie zum Beispiel "They are eating the guests". Okay, ansonsten, ich glaube, wir könnten, zwei will ich noch erwähnen, bevor wir zu unseren Hauptcharakteren kommen. Wir haben Paul Barthel als den Campleiter Dumont. Die Tochter unseres Helden, die ist ja in diesem Sommercamp, und dieser Campleiter, der ist ja die Spaßbremse vor dem Herrn. Philipp hat gemeint, so, dass die Figur zwar überzeichnet ist, aber wenn wir so an unsere Kindheit denken, so diese Typen, die gibt es ja trotzdem, die irgendwie rumlaufen, überhaupt keinen Spaß verstehen. Und du hast die Szene, in denen so ein paar Leute nachts, ein paar Mädels nachts am Fluss hocken und der stopft rum, hier könnte irgendjemand schwimmen gehen und Spaß haben. Die Mädels dann, ich glaube, ich habe da drüben auf der anderen Flussseite jemanden gehört, wie er schwimmt. Ah, da muss ich gleich nachgucken. Also extrem streng auch. Und er hat Gott sei Dank auch immer seinen Revolver dabei, um Startschüsse zu geben. Vielleicht ein bisschen übertrieben fürs Kindercamp, aber naja. Paul Barthel hat mitgespielt bei Filmen wie Chopping Mall, auch ein witziger kleiner Film mit Killer-Robotern aus den 80ern. Er war bei Munchies mit dabei und bei Gremlins 2, ebenfalls ein Joe Dante-Film. Und er war nicht nur Schauspieler, sondern er war auch Regisseur. Er hat Filme gemacht wie zum Beispiel Death Race 2000, also das Original mit David Carradine, das eben auch unter Roger Corman entstand. Und Joe Dante hat gesagt, das ist, als junger Regisseur ist es immer eine gute Sache, wenn man so einen zweiten Regisseur, der vielleicht etwas erfahrener ist, so zur Hand hat, um den nach Rat zu fragen. Und aus dem Grund war er dann über Paul Bartels Anwesenheit dann auch sehr erfreut. Ein anderer Bösewicht des Films, gemeinsam mit Barbara Steeles Figur, ist Bruce Gordon als der Colonel Waxman, eben der Militärtyp, der irgendwie gar nicht so wirklich daran interessiert ist, die Piranha-Plage zu stoppen. Also ja, sie kippen dann Gift ins Wasser und ja, jetzt ist es aber beendet. Und auch wenn es dann heißt, ja guck, die hätten ja dann auch noch hier über diesen Flussarm weiter schwimmen können, sagt er, nö, das passt schon, wir haben alle getötet und jetzt ist mal Schluss. Denn Waxman steckt natürlich mit, wie schon erwähnt, Dick Millers Figur unter einer Decke und will ordentlich Schotter mit diesen Freizeitparken machen. Okay, dann können wir über unsere Hauptfiguren sprechen, denke ich. Bradford Dillman als Paul Grogan, der hat im dritten Dirty Harry-Film und im dritten Planet der Affen-Film mitgespielt. Dieser Paul Grogan, diese Paul Grogan-Figur ist ja, wieder als Alki zuerst etabliert, der seinen Job in der Stahlmühle verloren hat. Das ist wichtig, das habe ich erst beim ersten Mal ansehen, habe ich das verpasst, dass er in der Stahlmühle gearbeitet hat, die also dann schon am Anfang so leicht etabliert war. Aber das kann man anscheinend leicht übersehen, wie es mir eben ging. Und nach ein paar Anfangsschwierigkeiten überwindet er seine Sucht sofort. Er läuft trocken, genauso gut, wenn nicht sogar besser, wie mit Stoff. Das Alkoholiker-Thema wird also schnell ad acta gelegt und er mutiert zum heroischen Heldner. Vielleicht war er das auch davor schon, aber so seine Ecken und Kanten, also seine, die Schwächen seines Charakters verschwinden im Laufe des Films. Und was ich schade finde, ist, dass er immer mehr dann zur Hauptfigur wird, spätestens ab der Hälfte des Films. Und Heather Mancy Urichs Figur, Maggie McCowan, die Hauptrolle abläuft. Denn die wird eigentlich als erstes im Film etabliert. Sie ist so eine Art Privatdetektivin oder mehr so die Bitte-melde-dich-Tante, die auf der Suche nach verschollenen Leuten ist und eben hier am Anfang diese Teenagers sucht. Und Heather Mancy Urich hat in Filmen wie Sound of Music mitgespielt und in Logan's Run, in schönen 70er-Jahre-Science-Fiction-Film, bei denen alle Rollkragenpullis trugen. Ein toller Film. Aber ja, es ist schade, dass sie irgendwie immer mehr in den Hintergrund rückt. Denn am Anfang wird sie als relativ spaßige Figur inszeniert. So der Film öffnet, dass sie als Jaws ein Cage-Spiel an den Flughafen spielt, was eigentlich auch gleich zeigt, welche Art von Film wir hier ansehen, sondern Motto so, ja, wir wissen, was das für ein Film ist und Publikum, ihr wisst auch, dass wir hier mehr oder weniger an den Erfolg von Jaws anschließen wollen. Also es zeigt dann auch gleich so Joe Dante so Leichtsinn für Humor, der da mitfliegt. Und Maggie wird dann auch als ein bisschen tollpatschig dargestellt, dass sie ihre Flugtickets, oh, wo sind meine Flugtickets? Ach, ich habe sie hier oder der andere hat sie. Sie ist aber trotzdem kompetent, zeigt dann auch später bei einem Ausbruch aus dem Gefängnis, was sie drauf hat. Aber nach der Szene wird es dann immer weniger und sie erfüllt dann hauptsächlich so die Aufgaben, die ihr Paul zusteckt. Das war es soweit von den menschlichen Figuren. Wir haben dann natürlich Monster im Film. Und man sollte meinen, bei einem Film, der Piranha heißt, dass das in erster Linie Piranhas sind. Das stimmt auch. Aber wir haben tatsächlich auch ein bisschen innovativere Kreaturen im Film, die dann aber leider nur kurz auftauchen. Eins davon ist so eine Art Sockenpuppe, das wie eine Muräne aussieht. Das andere ist ein Ray Harryhausen-eskes Stop-Motion-Viech. Das erinnert etwas an den Ymir aus 20 Million Miles to Earth, einem meiner Lieblings-Harryhausen-Filme. Das ist quasi ein zweibeiniger Fischmutant, also mehr so wie so ein so ein aufrecht gehendes Echsenwesen, aber eben mit Fischschwanz und Fischkopf. Und man glaubt irgendwie den ganzen Film, ja, wann taucht er wieder auf? Aber tatsächlich ist er nur in diesen Szenen, in denen Maggie und Paul in diesem Labor unterwegs sind, zu sehen und verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen. Warum ist das so? Da könnten wir gleich ein bisschen in die Entstehungsgeschichte des Films gehen und die Schwierigkeiten des Films und eben auch Joe Dante. Denn Joe Dante hatte hier die Möglichkeit, einen Film zu drehen und laut eigener Aussage dachte er, naja, wie oft wird er noch die Gelegenheit bekommen, so einen Film zu drehen? Vielleicht nie wieder. Also hat er das getan, was er immer in einen Film machen wollte, und zwar ein Ray Harryhausen-eskes Stop-Motion-Monster reingepackt. Und das war eben in Form dieses Fischmutanten. Und es war sogar ursprünglich der Plan, dass der noch öfters auftaucht. Aber da ging es dann eben zu diesen Produktionsschwierigkeiten, denn Roger Corman hat das Budget des Films ziemlich gestrichen oder ziemlich gekürzt, denn er brauchte Geld für einen anderen Film, der hieß Avalanche, also ging um eine Lawine. Und ja, zuerst sollte eben Piranha für 900.000 US-Dollar gedreht werden und zuletzt waren es dann eigentlich nur 200.000, die Joe Dante zur Verfügung hatte. Das erlaubte halt dann weniger Einsätze von so kostspieligen bzw. zeitraubenden Stop-Motion-Effekten. Und das Drehbuch wurde auch aufgrund dessen ein bisschen hin und her gekürzt und auch relativ zügig geändert. Und ich finde, das merkt man der Struktur des Films auch etwas an. So war zum Beispiel der Plan mit diesem Stop-Motion-Monster, dass es im Film immer wieder auftaucht und jedes Mal, wenn man es sieht, größer geworden ist, immer weiter wächst und dann vielleicht entweder bei einer Autoverfolgungsjagd überfahren wird, was so ein kleiner Gag gewesen wäre, oder eine andere Idee von Dante wäre gewesen, dass es so als End-Credits-Dinger ganz zum Schluss auftaucht und halt als Riesenversion, als Kaiju-Monster so den Bootspier angreift, den man so zum Schluss sieht. Also, dass wir noch so einen schönen Cliffhanger hätte. Aber beides war nicht möglich. Das Einzige, was als End-Credits-Dinger übrig blieb, war Barbara Steeles eiskaltes und böses Lächeln. Und das hat eben auch mit Joe Dantes Liebe für alte Filme zu tun. Denn Barbara Steele war hier eine Frau mittleren Alters, die vermutlich nicht mehr so gut Rollen in Hollywood bekam. Also was heißt vermutlich? Wir wissen das, dass Frauen ab 40, das ist immer schwierig. Schade eigentlich. Aber Joe Dante war ein riesen Barbara Steele-Fan und sagte, wir holen die an Bord und wenn wir selber zahlen müssen. Und ich glaube, da hat er dann tatsächlich auch etwas selbst in die Tasche greifen müssen, um Dr. Mangers mit Barbara Steele zu besetzen. Eine Figur, die übrigens ursprünglich auch als männlicher Wissenschaftler geplant gewesen wäre. Aber weil sie eben Steele bekommen haben, haben sie das kurzerhand etwas umgeschrieben. Und ich finde, das auch hat ja auch einen positiven Effekt. Denn diese angedeutete Romanze, die dann eben vielleicht Mangers und Hoke, also die zwei Wissenschaftler hatten, gibt den Film so noch eine kleine Dynamik, zusätzliche Dynamik dazu, dass die Bösewichte dann nicht so platt sind. Das macht die ganze Sache etwas interessanter. Und genauso ging es mit der Besetzung von Robert Hoke, also Kevin McCarthy, der Robert Hoke spielt. Das ist auch ein 50er-Jahre-Horrorfilmstar, den eben Joe Dante unbedingt haben wollte. Dick Miller das Gleiche. Also Dante ist ein Riesenfan von diesen alten Horrorfilmen und aus dem Grund hat er sich dafür eingesetzt, dass die in seinen Filmen auch auftauchen. Eine andere Sache, bei der Geld gespart wurde oder bei der man aufpassen musste, wie man Geld herbekommt, sind das Militär. Es kommen ja an einer Stelle einige Militärtrucks vor und lauter Soldaten. Und normalerweise bekommt man ja die in den USA, wenn man in dem Fall war es die Nationalgarde, ein Drehbuch zeigt und sie das approven, sagen, ja, okay, das ist gut für uns, da werden wir gut dargestellt, das ist quasi Werbung für uns. Und naja, denen wurde eben eine Version des Drehbuchs gezeigt, in dem das Militär die Helden des Films sind und die das als gute Promotion betrachteten. Die letztendliche Version von Piranha ist da ja etwas anders. Okay, was haben wir sonst noch? Wir haben dann natürlich, ich bin jetzt von den Monstern zu zu den Produktionshintergründen gekommen. Kommen wir nochmal zu den Piranhas selbst, die eigentlichen titelgebenden Kreaturen hier. Und da wurde auch gearbeitet, die darzustellen, und es entpuppte sich als schwierig. Letztendlich war der Haupteffekt Gummipiranhas an so Stangen. Also vielleicht kennt man das, wenn man vielleicht einen Baum im Garten hat, einen Apfelbaum, und hat diese Stangen mit diesen Greifer vorne dran, um so Äpfel zu pflücken. Und prinzipiell waren die Piranha-Props genau solche Dinger, nur mit eben den Fisch rumgebastelt. Also zwar nicht gekaufte Dinger, aber nach demselben Prinzip gebastelt. Und wir hatten welche mit Gummizähnen, die eingesetzt wurden, und dann auch welche mit einem Stahlgebiss, die dann dafür hergenommen wurden, wenn die Piranhas sichtbar irgendwo in der Prop reinbeißen mussten, das Fleisch von den Gummibeinen runterbeißen und solche Sachen. Und die Angriffsszenen wurden dann auch mit einer, ich glaube, mit einer höheren Framerate gedreht, also wurde auf jeden Fall mit der Framerate rumgespielt. Und für die Effekte im Film sind auch legendäre Effektemacher zuständig gewesen. Vielleicht, kann man es erraten, ne? Durch das Stop-Motion-Viech. Hier ist Phil Tippett am Werk gewesen, ein sehr junger Phil Tippett, der dann auch später so Sachen gemacht hat, wie die Stop-Motion-Effekte für Star Wars, also die AT-ATs zum Beispiel, oder dieses komische Schachspiel, das an Bord des rasenden Falkens ist. Er hat Stop-Motion-Effekte für Robocop gemacht und war dann letztendlich der Dinosaur-Supervisor bei Jurassic Park. Und das hat ja dann seine Karriere mehr so in digitale Richtung geworfen. Da habe ich einmal zusammen mit Markus Folge aufgenommen, wo ich beim E und U Gespräch zu Gast war. Da haben wir ausführlich über Phil Tippett gesprochen und über dessen Magnum Opus Mad God. Also kann man da vielleicht mal reinhören. Schöne Grüße an der Stelle. Eine andere Special Effects Legende, die da mit dabei ist, ist Rob Bottin, der zu diesem Zeitpunkt blutjunge 17 Jahre alt war. Rob Bottin, der hat dann ja später für John Carpenter's The Thing fast alle Special Effects gemacht, und es hat sich da ins Krankenhaus überarbeitet. Und Bottin war dann für die Make-up-Effekte zuständig, und tatsächlich sieht man auch mal seinen Kopf, also nicht seinen richtigen Kopf, sondern einen Prop-Kopf, den er gemacht hat, so als abgetrennter Kopf, der im Wasser rumschwimmt. Eine sehr, sehr blutige Sache. Phil Tippett sieht man übrigens auch einmal im Film. Der ist einer von den Tauchern, die so im Finale des Films ins Gras beißen. Eine andere Geschichte, die ich noch erzählen will zu dem Film, ist eine relativ witzige Anekdote. Also viel von den Anekdoten hier weiß ich aus dem Audiokommentar von Joe Dante, der eben mit auf meiner DVD enthalten war. Und ich kann nur empfehlen, Joe Dante Sachner mit Audiokommentar anzusehen oder anzuhören oder sich Interviews mit denen anzusehen, denn Joe Dante ist auch so als Typ sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, in der unsere Heldin Maggie einen Soldaten, der übrigens vom Drehbuchautoren des Films, von John Siles, gespielt wird. Also Maggie lenkt diesen Soldaten ab, indem sie ihr Top hochzieht. Und die witzige Anekdote hier ist, dass es eigentlich geplant war, dass sie das macht. Sie hat ein paar Jahre zuvor schon im Playboy posiert, ist also, ich sag mal, der Sache nicht abgeneigt, sich vor der Kamera zu entblößen. Aber in der Situation wollte sie das nicht machen. Ich glaube, sie sagte damals, ihr Freund oder ihr Mann bringt sie um, wenn sie das macht. Also, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall wollte sie in dem Film nicht blank ziehen, also wurde kurzerhand einmal in ein ansässiges Diner gefahren und eine Bedienung gefragt, ob sie vielleicht hier dann ihre Brüste zeigt. Und durch das Wunder, die Magie des Filmemachens, wurde eben hier ein Brüsteflash von der Bedienung und dann ein kurzer Schnitt zu Maggies Gesicht. Und das ging dann eben, also man merkt es kaum. Ich glaube, wir können dazu übergehen, zu besprechen, wer das wahre Monster des Films ist. Neben den Piranhas wäre hier wahrscheinlich Barbara Steeles Figur angebracht und das US-Militär, die eben erst einmal natürlich so der klassische verrückte Wissenschaftler-Trope. die ja, das irgendwie geil findet, dass sie hier diese Monster geschaffen hat oder zumindest mitgeholfen hat, diese Monster zu schaffen. Oh, wir werden herausfinden, was noch alles mit ihm passiert. Und das Militär glänzt ja durch dadurch, dass ihnen das eigentlich egal ist, dass die Piranhas, also zuerst wollen sie es mir vertuschen, aber so wirklich, sie gehen da trotzdem so sehr halbherzig an die Sache ran. Und wir haben ja hier auch diesen Vietnam-Unterton, den die Figur des Doktors anspricht. Und schon Dante hat gesagt, das war halt so die typische, eher linksgerichtete Message, politische Message des Films, die bei Produktionen von New World Cinema, also Roger Cormans Studio oder Produktionsfirma, irgendwie mandatory war. Also das gehörte irgendwie zum guten Ton hier dazu. Und ich lüge nicht, das ist ja auch eine Einstellung, die mir liegt. Aber ich würde sagen, das US-Militär mit ihren einerseits übertriebenen Massenvernichtungswaffen oder chemischen und biologischen Waffen, hier Agent Orange und sowas im Vietnamkrieg, das ist natürlich einmal der Bösewicht und dann natürlich diese sehr kühle Barbara Steele, die mehr so dämonisch lächeln, so, oh, die Piranhas sind ausgebrochen. Ja, natürlich sind sie alle tot. Also ich hoffe, die Piranhas sind tot. So. Okay, dann gehen wir zu den Tops und Flops des Films. Beginnen wir doch mit den Flops. Und am besten mit denen von Philipp. Und Philipp hat bei seinen Flop-Momenten erst einmal erwähnt, dass es in dem Film kurz vor dem großen Angriff auf diesen Freizeitpark eine Bootskarambolage gibt, die so irgendwie überhaupt nicht reinpasst. Einerseits, weil sie nicht besonders gut aussieht, zweitens, weil sie keinerlei Konsequenzen hat. Und da muss ich Philipp recht geben, denn das hätte man sich durchaus sparen können. Eine andere Sache, die Philipp erwähnt hat, war das Stop-Motion-Monster. Aber hauptsächlich darum, weil man den ganzen Film darauf wartet, dass es zurückkommt und es einfach fehlt. Und da können wir gleich in meinen Flop-Momenten einsteigen, denn die sind nämlich auch struktureller Natur. Und das ist erstens mal diese Stahlmühle für das Finale, für den Tod der Piranhas, die, okay, sie wurde einmal davor erwähnt, aber die kommt trotzdem irgendwie aus dem Nichts. Und Paul hat sofort die blendende Idee, okay, wir fahren jetzt hin und ich tauche da runter und dann drehe ich das Ventil auf und alle Piranhas sterben. Und wir hatten schon einmal, dass sie vergiftet werden sollten, die Piranhas, aber sind sie einfach weggeschwommen und warum sollte das hier jetzt besser funktionieren? Und außerdem, diese Stahlmühle ist zufälligerweise auch gleich überschwemmt. Das ist, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist jetzt für das Finale, aber das wirkt ja alles sehr, sehr konstruiert und mit der weiblichen Hauptrolle, die dann nur auf dem Beifahrersitz hockt und Befehle erfüllt, ist das auch nicht wirklich zufriedenstellend für mich. Also da hatte ich mir zumindest gewünscht, dass vielleicht als die Piranhas bei der ersten Vergiftung entkommen sind, da wird ja auf der Karte so ein Flussarm gezeigt, dass es keinen Flussarm gibt, sondern weil es eben gerade Überschwemmungen gibt. Paul sagt, ja, hier ist ein Überschwemmungsgebiet und vielleicht sind die Piranhas über das abgehauen. Das ist irgendwie zuvor schon Teil der Handlung wird. Und warum da in dieser Stahlmühle einfach so ein Ventil ist, das man auftritt, das dann sofort tödliche Chemikalien überall rausströmen lässt. Es ist auch irgendwie, ja, sehr convenient. Eine andere Sache, die auch struktureller Natur ist, die ich jetzt mal so grob als Flop andeuten würde, wäre die Sache mit dem eigentlichen Finale des Films, den Angriff auf diesen Freizeitpark und den Angriff auf das Sommercamp mit den Kindern. Denn ich glaube, diese beiden Szenen sollten andersrum stattfinden. Du hast vielleicht zuerst den großen spektakuläreren Angriff, aber der eigentliche emotionale Kern des Films ist, dass Paul seine Tochter retten will von diesem Piranha-Schwarm. Und dann, nachdem er sie gerettet hat bei dem Angriff auf dieses Sommercamp, bleibt dann irgendwie nicht mehr viel für unsere Charaktere zu tun. Also ich finde, zuerst hätte man vielleicht diesen Freizeitpark angreifen sollen und dann um zu etablieren, wie gefährlich die Piranhas sind. Und dann hätte man die Kinder retten müssen. Also ich finde, so rum wäre es besser gewesen. Aber wenn wir schon bei dem Sommercamp sind und bei den Kindern, dann können wir gleich zu unseren Top-Momenten übergehen, denn da war eine Szene, die sowohl Philipp als auch ich extrem gut fand. Ne? Und zwar gibt es ja diesen strengen Sommercamp-Leiter. Und unser Held Paul hat zuerst schon versucht, den anzurufen und zu warnen vor den Piranhas. Aber wenn eben der Dorfalgi bei dir anruft und irgendwas von Monster-Piranhas erzählt, ist es klar, dass er dann einfach auflegt. So, nun hat er aber den Moment, dass alle Kinder im Wasser sind und plötzlich werden sie von Piranhas angegriffen. Und Campleiter Dumont schaltet um und fängt an, die Kinder zu retten. Man merkt, es liegt ihm tatsächlich was an den Kindern und er ist vielleicht nur so streng, weil er irgendwie meint, dass es ihnen hilft. Ich weiß nicht. Aber man merkt, er hat das Herz am rechten Fleck. Und dann gibt es diesen wunderbaren Moment, in dem Dumont ein Kind in den Armen hält, das er aus dem Wasser gerettet hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt tot ist. Generell ist der Film hier ein bisschen schwammig, ob jetzt hier direkt Kinder gefressen wurden oder nicht. Eine der Camp-Aufseherinnen stirbt einen sehr spektakulären, sehr schönen Filmtod. Aber was mit den Kindern passiert, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall hält er dieses zumindest bewusstlose und verletzte Kind in den Armen. Und die Blicke von ihm und Paul treffen sich und er hat so diesen Gesichtsausdruck, der einerseits Erschöpfung, aber auch Reue zeigt. Diese Schuldgefühle, dass er ihm nicht geglaubt hat, beziehungsweise dass ihm halt viel an den Kindern am Herzen liegt. Und das ist einfach eine gute Szene, die fantastisch gespielt ist. Und wenn man so darüber nachdenkt, dass wir hier einen billigen Jaws-Knockoff haben, könnte man eigentlich schon fast sagen, dass die Szene zu gut ist für den Film. Das ist wie aus einem hohen Drama. Aber solche Perlenfilme nennt man oft in solchen kleinen Filmen. Das war auf jeden Fall was, das sowohl Philipp als auch ich super fand. Ne? Und ich muss es natürlich erwähnen, das Stop-Motion-Viech hat mir trotzdem gefallen, auch wenn es dann inkonsequent eingesetzt wurde. Und zu guter Letzt habe ich doch noch meinen tatsächlichen Top-Moment, etwas, das ich fantastisch fand, die Flucht aus dem Gefängnis, in der Maggie dann aktiv was macht. Sie erzählt von jemandem, den sie eingefangen hat und der Klempner war und durch seine Klempnerkenntnisse immer ausgebrochen ist. Und das ist eigentlich ein recht einfacher Escape, in dem so das typische, oh, hier läuft Wasser aus, komm rein, und dann wird der Polizist, der aufgesperrt hat, niedergeschlagen. Also das ist der einfachste Ausbruchsversuch aller Zeiten. Ne? Aber dadurch, dass es so schön inszeniert war und die Figur der Maggie hier auch mal schön was zu zeigen hat, ist es auch toll. Und sie bekommt dann den Schlüsselbund nicht von dem Polizisten ab, also muss sie ihm die Hose ausziehen, was ihm auch lustig ist. Und die Krönung des Ganzen ist, Paul und Maggie stehlen dann ein Polizeiauto und düsen los. Und der andere ist der State Trooper, der sie ursprünglich eingefangen hat. Der kommt gerade so mit stolz geschwollter Brust aus dem Coffeeshop raus und der kriegt dann eben die gestohlene Hose vom anderen ins Gesicht geklatscht. Ich find's witzig und das war toll. Schade, dass dann Maggie nicht mehr so viel zu tun hatte danach. Aber jetzt können wir zu unserem patentierten Daumen-Rating-System übergehen, das normalerweise der Philipp aber erklärt, aber heute mache ich das. Unser Daumen-Rating-System soll natürlich nur widerspiegeln, wie uns persönlich der Film gefallen hat. Eine qualitative Wertung eines Kunstgegenstands wie eines Films ist natürlich nicht möglich. Zumindest finde ich das. Und zwar geht unser Daumen-Rating mit unseren zwei Daumen von zwei Daumen nach unten. Das ist unsere schlechtestmöglichste Wertung, eben wenn wir den Film eigentlich nie wieder sehen wollen. Ein Daumen nach unten ist, was das mal einen Film geben, mit dem wir keinen Spaß hatten. Ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten ist die Mittelwertung für einen Film, bei dem wir no hard feelings haben, wie man so schön sagt. Ein Daumen nach oben ist etwas, das man einen Film gibt, mit dem wir Spaß hatten, den wir gut fanden. Und zwei Daumen nach oben ist dann reserviert für Lieblingsfilme. Und sowohl Philipp als auch ich haben uns bei dem Film auf einen Daumen nach oben geeinigt. Ich war, glaube ich, mehr so Richtung Mittelwertung. Philipp war noch ein bisschen positiver gestimmt. Generell mir am Film hat eben diese strukturellen Probleme etwas zu schaffen gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr unterhaltsamer, sehr spaßiger Film. Joe Dantes Handschrift ist hier eindeutig zu erkennen. und wer so diese, nicht direkte Witze, aber diese schwarzhumorigen Momente in Gremlins zum Beispiel mag, wird ja auch das Durchschimmern sehen und mit den ganzen Creature-Feature-Effekten so viel Spaß haben, wie es vielleicht Steven Spielberg hatte. Ja, und das war dann eigentlich schon unsere Review oder eigentlich mehr meine Review zu Piranha, wenn wir ehrlich sein wollen. Ich habe jetzt schon trotzdem ein bisschen über eine halbe Stunde am Tacho. Eigentlich wollte ich das kürzer halten, aber naja, wenn ich erst mal so ins Reden komme, dann komme ich nichts mehr aufhalten. Na, es bleibt noch eine Community-Frage zu stellen und die wäre dieses Mal, wenn ihr ein tolles Aquarium zu Hause hättet, welche Filmkreatur würdet ihr da reinpacken? Ne? Und meine Antwort war hierzu Baby Eli King aus Ultra 7, weil ich vor kurzem wieder ein paar Folgen Ultra 7 angesehen habe. Philipp war sich da nicht ganz so sicher. Ich glaube, er hat dann den Kraken oder so gesagt, den Mini-Kraken. Aber was würdet ihr in euer Aquarium setzen? Welche Filmkreatur würdet ihr da reinpacken? Na, schreibt es uns entweder auf Spotify's Kommentarfunktion oder ihr könnt es natürlich auch auf unseren Social Media Auftritten, Mastodon, Twitter und Blue Sky sagen. Bei Blue Sky sind wir mit Abstand am aktivsten. Und wenn ihr euch fragt, wie ihr zu diesen Social Media Auftritten kommt, wir haben in den Shownotes einen Linktree. Da sind Links zu allen Stellen, wo man Kontakt zu uns suchen kann oder finden kann, verlinkt. Das nächste Mal geht es bei uns im regulären Programm um Lake Placid, ein Kroko-Film, Kroko-Kino. Gemeinsam mit Armin Reindl haben wir den Film besprochen und da wir die Folge schon früher aufgenommen hatten und ich die schon geschnitten habe, kann ich auch sicher sagen, dass die erscheinen wird und nicht so in einem zusammengeschusterten Zustand wie die Folge hier released wird. Außerdem möchte ich noch Werbung machen. Wir haben vor kurzem waren wir zu Gast beim Kaijuland Podcast, wo wir über einen meiner absoluten Lieblingsfilme gesprochen haben, Haosu, einen japanischen experimentellen Horrorfilm aus dem Jahr 1977. Und wenn ihr euch an unsere Terror of Mechagodzilla Folge erinnert, wo Henning Strauß zu Gast war, das ist eben der Podcast, den er unter anderem mit dem guten Randy und dem guten TJ produziert. Und wenn euch das gefällt, wenn ich über Querverweise spreche und wo gewisse Schauspieler oder Props oder so nochmal eingesetzt wurden, gerade dann wird euch der Kaijuland Podcast gefallen, denn Henning packt da die Details aus. Das glaubt ihr gar nicht. Auch noch für unsere No Shark Weeks interessant. Ich war vor kurzem beim E&U-Gespräch zu Gast und da ging es konträrerweise um Hai. Da habe ich mit dem Markus über Megalodon gesprochen, den prähistorischen Riesenhai. Gibt es ihn tatsächlich noch? Nein. Aber warum wissen wir, dass es ihn tatsächlich nicht mehr gibt? Und außerdem, was hat der in unserer Popkultur so zu suchen? Das haben wir da besprochen. Also von dem her, die Folge hier mag vielleicht jetzt nicht die Krone unseres Podcasts sein, aber ihr habt ein paar Querverweise, wo ihr weiterhören könnt. Okay, und mit dem entlasse ich euch in die Nacht. Viel Spaß und das nächste Mal für eine etwas strukturiertere und besser produziertere Podcast-Folge mit Philipp und die halt einfach dann funktioniert hat. Okay. Also dann, Servus. Na, das ist ein Cookie. Willst du sonst noch was zum Podcast beitragen? Ja, habe ich mir gedacht. Ich lasse dich raus. Du bringst zwar gute Einwände ein, aber ich bevorzuge trotzdem einen Füllebuskörper aus. Na komm raus.